Wie klagend. Das ist Saxophon. Ja. Tu te rends compte, les petites clochettes, là? C'est très joli. Ich dir, was sag ich mir? Sprechen Sie Okzitanisch? Verstehst du das? Nein.